Ich schau dir nicht auf die Titten, ich check nur schnell dein Shirt. Ich bin doch nicht so ein Proll, der nicht weiß, was sich gehört. Ich will nur schnell mal schauen, ob du hübsch bist oder nicht. Und dazu guck ich auf den Aufdruck und erst dann in dein Gesicht. Und dein Shirt sagt, du bist hässlich wie die Nacht. Was hast du dir dabei gedacht? Trägst ein Shirt von dieser Band und ich schäme mich grad, echt fremd. Du bist fett und pickelig, anatomisch eigentlich nicht. Jetzt höre zu, denn das solltest du wissen. Wer freiwillig hört, kann sich verpissen. Da sprach mich neulich einer an, ob ich hier nicht vielleicht helfen kann. Trug H&M und war gebräunt, sucht ne CD für ihren Freund. Was er genau hört, das wusste nicht. Doch anscheinend sowas wie ich. Ich fragte Punk, hä? Alternativ. Und von nun an ging alles schief. Denn ihr vieler, er hat doch erst Tickets bestellt. Für dich gerade wenig Geld. Für diese Band, die jeder liebt, mit diesem mach so tollen Lied. Nur die Besten sterben jung. Und das nehme ich hier echt krumm, obwohl ich viele Lieder kenn. Bin ich noch lang kein Onkels-Fan. Leise, mach mal bitte deine Lieblingsband leise. Mach mal leise, mach mal leise. Mach mal bitte die Mucke leise. Mach mal leise, mach mal leise. Deine Lieblingsband ist gar nicht mal so super. Mach mal leise, mach mal leise. Mach mal leise, denn deine Lieblingsband ist scheiße. Lieblingsband ist scheiße. Drum mach mal bitte leise. Deine Lieblingsband ist super, mega scheiße. Deine Lieblingsband ist scheiße.